Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit Paula Diehl, Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie lehrt an der Universität Bielefeld und forscht zum Thema Populismus und Emotionen in der Politik. Guten Tag, Frau Diehl. Ja, guten Tag. Das ist ja ein sehr schönes Forschungsfeld, was Sie da haben. Zurzeit können wir sehr viel Emotionen erleben in der Politik, gerade in Großbritannien. Im Unterhaus gab es ja gestern Abend noch mal die Abstimmung über Mays Brexit-Vertrag. Und aus meiner Sicht verhält sich das Parlament in Großbritannien ja sehr emotional. Mit welchen Emotionen gucken Sie auf die Emotionen der britischen Parlamentarier? Ja, normalerweise versuchen wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, unsere eigene Emotionen beiseite zu schieben. Ich gestehe, zu England habe ich keinen direkten Bezug, daher fällt es mir leicht. Aber ich erinnere mich daran, als die Brexit-Abstimmung stattgefunden hat, da war ich gerade auf einer Tagung in Frankfurt. Und da hatten wir etliche Kollegen aus Großbritannien, die auch Wahlforscher waren. Und sie waren relativ überrascht, obwohl sie von den Zahlen her hätten sagen können, das könnte passieren. Mhm. Und da hat man gesehen, die waren absolut fassungslos. Und ich habe das Gefühl, dass diese Fassungslosigkeit in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig weggegangen ist, sondern dass man immer noch ein bisschen schaut, was überhaupt passieren wird und gibt es überhaupt einen Ausweg. Ich meine, wenn man über Emotionen forschen will, muss man ja doch aber auch die eigenen Emotionen durchaus in den Blick nehmen, oder? Man versucht es ein bisschen zu dekonstruieren. Also insofern. Man versucht neutral zu sein. Man versucht neutral zu sein, das muss man versuchen. Und das gelingt, je mehr Distanz man zu einem Thema hat. Gut, wir werden über zwei Themen sprechen oder zumindest eines, zu dem Sie nicht so viel Distanz haben. Das ist nämlich die Lage in Brasilien. Sie sind Brasilianerin, dort geboren und auch aufgewachsen. Genau. Aber wir sprechen auch über Venezuela. Da bin ich gespannt, wie Sie die beiden Länder im Moment so sehen. Bin gespannt auf Ihre Analyse. Paula Diehl, mein Gast, und mein Name ist Anke Schäfer. Freue mich auf diese Stunde. Zuerst geht unser Blick nach Venezuela. Dort tobt dieser Machtkampf zwischen dem Präsidenten Nicolas Maduro und Juan Guaido, der sich ja selbst zum Präsidenten ernannt hat, der auch von den USA unterstützt wird. Er darf jetzt das Land nicht mehr verlassen. Seine Konten sind eingefroren worden. Das hat ein Gericht entschieden in Venezuela. Jetzt hat Maduro gesagt, also eigentlich bin ich bereit zu Gesprächen mit der Opposition, womöglich auch zu einer Neuwahl. Bevor wir darüber gleich sprechen, welchem dieser beiden Männer, die da jetzt in diesen Machtkampf getreten sind, gehört Ihre Sympathie? Das ist eine schwere Wahl, und zwar, weil keiner von denen legitim sein kann. Beziehungsweise der Oppositionsführer Guaido hat sich selbst proklamiert, also selbst Präsident proklamiert. Also das heißt, eine Legitimation hat er dann eigentlich nicht. Und Maduro kommt von einer Entwicklung in Venezuela, die sehr autoritär geworden ist. Also nach dem Chavismus, der Beginn einer linken Politik, nachdem Chavez an die Macht waren, wurden immer mehr autoritäre Gesetze erlassen. Mhm. Und dadurch ist diese Regierung auch nicht wahnsinnig legitim, wobei sie immer noch gewählt wurde. Daher ist es eine schwere Entscheidung. Ich würde sagen, keine von beiden, die beste Lösung wäre tatsächlich Verhandlungen. Wäre Verhandlungen? Also wenn Maduro jetzt sagt, ja, ich bin bereit zu Gesprächen mit der Opposition, halten Sie das für zielführend? Also die Amerikaner oder haben ja auch gesagt, Neuwahlen wären nicht schlecht. Das kommt darauf an, unter welchen Bedingungen die Neuwahlen stattfinden sollte. Guaido selbst sagt auch, dass er Neuwahlen will. Aber es ist schwer durchsetzbar, wenn die Neuwahlen unter den Bedingungen stehen, dass Maduro komplett kapituliert und alles auf Guaido übertragen wird. Also das heißt, es müssen sich beide Seiten bewegen. Will man versuchen, bürgerkriegähnliche Zustände zu vermeiden. Das heißt, wenn man diese Zustände vermeiden möchte, könnte man internationale Mediatoren einsetzen. Auch das hat Maduro jetzt gefordert. Welche Länder könnten da denn jetzt hilfreich sein, um sich als Mediatoren zu profilieren? Also Experten nennen Ecuador und Mexiko, vor allem Mexiko hat sich bisher sehr neutral verhalten und nicht gegen die Staatssouveränität Venezuela sich ausgesprochen. Insofern könnten da zwei Mediatoren geben, die diese Rolle einnehmen. Es spiegeln sich ja hier internationale Spannungen. Also die Russen und die Chinesen unterstützen den Präsidenten Maduro. Die USA haben Guaido anerkannt. Es gibt sogar jetzt Spekulationen über eine mögliche Militärintervention der USA zugunsten Guaidos. Es gibt Meldungen über Truppenbewegungen in Richtung Kolumbien. Was halten Sie davon? Naja, die Aktion von John Bolton in der letzten Pressekonferenz war sehr geschickt platziert. Der hatte einen Zettel, in dem drauf stand 5000 Truppen nach Kolumbien. Er hat das nicht kommentiert. Gleichzeitig hat Trump erwähnt, dass er alle Optionen auf dem Tisch hat. Und das ist natürlich eine versteckte Drohung, die an die Erinnerung an die Militärdiktatur in ganz Lateinamerika sehr hoch hält, sozusagen. Man darf auch nicht vergessen, dass während der Diktaturzeit in den 70er und teilweise auch 80er Jahren die USA die treibende Kraft waren und auf der Seite der Diktaturen standen. Und das kann sehr traumatisch sein. Für Venezuela könnte sogar das Gegenteil bewirken, nämlich dass diejenigen, die gegen Maduro positioniert sind, aber sich noch nicht richtig für Guaido entscheiden können, jetzt auf die Seite von Maduro sich einschlagen. Also es muss man jetzt beobachten, wie damit umgegangen wird. Mhm. Aber de facto ist es eine Symbolpolitik, die sehr gefährlich ist. Welche Rolle würden Sie in diesem Konflikt der EU zugestehen? Also Guaido hat ja bisher zwar die Unterstützung der EU, aber die hat keine Sanktionen verhängt, wie die USA es getan haben. Das hat Guaido aber gerade gefordert. Sollte die EU einer solchen Forderung nachkommen? Also ich bin keine Beraterin, aber wenn man dann eine andere Positionierung der EU vergleicht, wo man dann Konflikte innerhalb eines Landes hat und man denkt jetzt an Katalonien, wo die EU sich absolut neutral verhalten hat, hat die EU jetzt schon eine sehr starke Position bezogen, auch unter Sanktionen. Das ist die Frage, ob das überhaupt produktiv ist, diese starke Position für Guaido auszusprechen. Ich verstehe schon, dass man auf einer Seite Druck auf die Regierung Maduro ausüben will, um vielleicht mal zu Verhandlungen zu kommen. Aber von der Legitimitätsposition ist es keine einfache zu verteidigen Politik. Also insgesamt die Lage schwierig in Venezuela. Nach der gestrigen Abstimmung im Unterhaus in Großbritannien ist die britische Premierministerin Theresa May also jetzt mit dem Mandat ausgestattet, nach Brüssel zu fahren und neu zu verhandeln. It is now clear that there is a route that can secure a substantial and sustainable majority in this house for leaving the EU with a deal. Also sie sagt, es ist klar, es gibt eine Mehrheit in diesem Haus im Parlament dafür, die EU mit einem Vertrag zu verlassen. Frau Diehl, ein Sieg für Frau May? Naja, Frau May hat sich jetzt bei den letzten Auseinandersetzungen als starke Frau positionieren können, indem sie sagte, bisher hat das Parlament immer gesagt, was es nicht wollte, aber ich will endlich mal wissen, was es will. Und dann kann ich das durchführen. Insofern im Rahmen der beschädigten Möglichkeiten, die sie hatte, könnte man sagen, es ist ein kleiner Sieg. Scheinbar ist es so, dass die Zeitungen in London auch so titeln, Sieg für Theresa May. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, wenn sie jetzt nach Brüssel fährt und nachverhandeln will, ihr Brüssel aber gar nicht entgegenkommt, die EU ihr nicht entgegenkommt, was ist das dann für ein Sieg? Was ist dieser Sieg wert? Naja, aber so war es von Anfang an. Also May hat das Ganze übernommen als nach dem Brexit, als schon eine schwierige Lage war und keiner der Männer ihrer Partei wollte das tatsächlich übernehmen. Also insofern hat sie... Sie haben sich alle in die Büsche geschlagen. Ja, da hat sie eine festgefahrene Situation übernommen und das wurde danach nicht besser. Und Parlamentarier aus Brüssel beklagen sich, dass sie auch keinen richtigen konstruktiven Vorschlag macht und auch keinen annimmt. Insofern ist es eine schwierige Situation. Sie hat jetzt zumindest das Votum des Parlaments, um etwas zu machen. Aber was genau, was sie machen soll, weiß auch keiner. Man hat ja manchmal den Eindruck, vielleicht ist das den Brexiteers ganz recht, also dass die sozusagen warten, was passiert jetzt. Sie wissen, es gibt im Grunde keine Handlungsmöglichkeit, wahrscheinlich wird die EU Theresa May nicht entgegenkommen und dann können sie nachher sagen, ja, wir sind ja nochmal zu euch gefahren, wir wollten nochmal mit euch in Brüssel verhandeln, aber ihr seid uns nicht entgegengekommen, um dann die Schuld eben auf die EU zu schieben. das könnte nur bedingt funktionieren, weil danach müssen sie auch die Suppe auslöffeln, die sie gekocht haben. Also insofern. Ja, aber sie wünschen sich ja einen harten oder auf jeden Fall einen deutlichen Brexit. Insofern könnte es sein, dass sie jetzt so spielen, also dass sie nachher, sie forschen ja auch über Populismus. Ist das sozusagen eine mögliche Strategie, zu sagen, wir treiben das Spiel jetzt so weit, dass wir nachher so dastehen, dass wir sagen können, die Schuld haben wirklich die anderen? Aber jetzt haben sie tatsächlich für einen Vertrag votiert. Also insofern. Sie haben gesagt, wir wollen nicht ohne Vertrag austreten. Sie wollen nicht ohne Vertrag austreten. Und zu einem Vertrag gehört eine Verhandlung. Die Frage ist, worüber wird man verhandeln, wenn es keine Vorschläge auf dem Tisch liegen? Ja, es geht natürlich insbesondere um die Grenze zu Irland. Ja. Die EU will aber auf jeden Fall, dass der freie Warenverkehr zwischen Irland und Nordirland geschützt bleibt. So lange eben, bis es dann kein neues Handelsabkommen gibt zwischen Großbritannien und der EU, wenn dann der Brexit irgendwann in trockenen Tüchern sein sollte. Sehen Sie irgendeine Lösung? Also ich sehe selber keine Lösung und ich sehe auch, dass die Experten zu dem Fall auch relativ ratlos sind. Mir scheint das eine absolute Blockadesituation zu geben und wenn man jetzt nicht ganz schnell kreativ wird, dann wird es sehr, sehr schwierig. Wir haben Rückmeldungen von unseren Hörern, die sagen, ach, dieses Thema Brexit, können wir das nicht einfach mal unter den Tisch fallen lassen für eine Weile? Es langweilt uns. Was meinen Sie, Sie sind auch Kommunikationswissenschaftlerin. Haben Sie für so eine Position Verständnis? Ja, es gibt tatsächlich bei Medienberichterstattung einen Moment des Überdrusses bei einem Thema. Und das könnte sein, und das ist politikwissenschaftliches Problem, weil wenn ein Thema wichtig ist und es dauert sehr lange, bis eine Lösung gefunden wird und es kommt immer wieder kleine Details zur Diskussion. Wenn man darüber aufhört, sich dafür zu interessieren, dann ist es tatsächlich ein Moment, wo die Berichterstattung nicht mehr funktionieren kann, wo die kritische Masse verloren geht. Und dann kann alles Mögliche passieren ohne Kontrolle der Öffentlichkeit bzw. Beobachtung der Öffentlichkeit. Also würden Sie uns raten, wir bleiben weiter dran, wir gucken weiterhin, wir interessieren uns weiterhin dafür. Der Preis ist, Sie werden wahrscheinlich Hörer verlieren. Und das heißt, eine Möglichkeit damit umzugehen ist, von dem Thema hinausgehen, etwas Größeres als Thema zu wählen, womit man auf diesem Thema blicken kann und gleichzeitig neue kreative Formate sich zu überlegen, wie man damit umgeht. Also Herangehensweisen oder Fragen. Genau. Aber wenn Sie sagen, also eine höhere Ebene, welche könnte das sein? Also man könnte zum Beispiel über das Thema Referendum und Demokratie sprechen. Man könnte über die EU sprechen. Was macht die EU so stark? Das wird jetzt gerade in der Berichterstattung getan. Aber auch die Kritiken an der EU. Ich denke, ein bisschen Rekonstruktion des Prozesses wäre interessant, denn man hatte da mit einem Schachzug von David Cameron zu tun gehabt. Dieses Referendum wäre nicht notwendig gewesen. Wir können darüber sprechen, was passiert, wenn Politiker ein Referendum als Instrument der eigenen Machtsicherung versuchen zu manipulieren. Also er hatte gedacht, er wird das Referendum ansetzen und dann wird natürlich für die EU gestimmt. Und da hat er sich nicht ausgemalt, dass das Referendum so ausgehen könnte 2016. Eine Misskalkulation, ja.